Der Facebook-Chef stellt sich dem EU-Parlament allerdings nur hinter verschlossenen Türen. Wochenlang war offen, ob sich Mark Zuckerberg überhaupt in die Europäische Volksvertretung wagen würde. Parlamentspräsident Tajani zufolge ist der US-Amerikaner nun zu einer Aussage bereit. Doch von einer öffentlichen Anhörung kann offenbar keine Rede sein, was bei EU-Abgeordneten bereits auf heftige Kritik stößt. Einem solchen Hinterzimmertreffen werde er nicht beiwohnen, verkündete etwa der Fraktionschef der Liberalen Guy Verhofstadt, der stattdessen eine Facebook-Live-Übertragung vorschlägt. Die Europäische Union hatte zuletzt den Umgang des Konzerns mit der Privatsphäre von Nutzern heftig kritisiert. Facebook war vor allem nach dem Cambridge Analytica-Skandal unter Druck geraten. Diese Firma hatte Daten von Nutzern missbraucht, um damit den Wahlkampf von US-Präsident Trump zu unterstützen. Dieser Skandal ist auch der Grund, warum das EU-Parlament Zuckerberg vorgeladen hatte.